Sai Weng Shi Ma Yan Se Fai Fu. Oder dem alten Mann lief das Pferd weg und er wusste nicht, ob es ein Segen war. Vor sehr, sehr langer Zeit lebte ein alter Mann mit seiner Frau und seinem Sohn auf einem kleinen Bauernhof im Westen von China, wo er an klaren Tagen die verschneiten Gipfel der höchsten Berge der Welt am Horizont sehen konnte. Sein Name war Herr Weng und er war nicht reich, aber auch nicht arm, denn er besaß ein Pferd, mit dem er sein Land bearbeiten und die Früchte seiner Arbeit zum Markt bringen konnte. Bevor er das Pferd von einem Händler aus dem mongolischen Norden gekauft hatte, war die Arbeit viel schwerer und dauerte viel länger. Er erinnerte sich gut daran, wie er die Felder damals allein pflügen musste, weil sich seine Frau um den noch ganz kleinen Sohn kümmerte. Dann hatte er von dem Pferdehändler aus der Mongolei gehört, der im nahen Dorf einige junge Pferde verkaufen wollte. 2 Tage und Nächte hatte Herr Weng mit Frau Weng das Für und Wider eines Pferdes besprochen. Schließlich waren sie zu dem Entschluss gekommen, eine junge Stute zu kaufen, und seither war er jeden Tag mit dieser Entscheidung zufrieden gewesen. Nun musste er morgens nicht mehr so früh aufstehen, denn mit dem Pferd schaffte er die Arbeit viel schneller. So viel schneller, dass er abends auch früher fertig war und so viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen konnte. Besonders dankbar aber war er, dass er nicht mehr den ganzen Tag allein auf dem Feld sein musste. Am Anfang hatte er sich nicht zu helfen gewusst und einfach mit dem Pferd gesprochen, dem er den Namen Ma gegeben hatte. Ma ist einfach das chinesische Wort für Pferd. Er hatte ihr erklärt, dass sie keine Angst vor dem Flug haben musste oder dass er ihr nun zeigen würde, wie sie zusammen ganz viel leckere Nahrung anbauen würden. Das Pferd Ma hatte dann immer die Ohren nach vorne gerichtet und ihm aufmerksam zugehört. Er war also davon ausgegangen, dass es ihn verstanden hatte und so hatte weiter mit seinem Pferd gesprochen. Über die Jahre war das Pferd Ma eine Freundin geworden, der er bei der Arbeit alles, was ihn bewegte, erzählen konnte. Diese Freundschaft zeigte sich zum Beispiel auf dem Weg zum Markt. Er konnte zwar viel mehr Gemüse und Reis zum Markt bringen, aber er lud nicht alles auf dem Rücken seiner Pferdefreundin ab. Einen Teil trug er immer noch selbst und Ma trug den schwereren Rest, der ihrer größeren Kraft entsprach. Seine Nachbarn fanden es zwar ziemlich merkwürdig, dass er sein Pferd mit beruhigenden Worten statt mit der Peitsche zur Arbeit bewegte, aber das war Herrn Weng egal. Deren Pferde schafften nur 2 oder 3 Jahre, bis sie erschöpft zusammenbrachen, aber seine Ma hatte nie Probleme gemacht, bis zu diesem einen Tag. Herr Weng wollte gerade mit seinem mittlerweile fast erwachsenen Sohn eine Mittagspause machen und sich in den Schatten eines Baumes setzen. Er füllte noch schnell ihre Krüge und die Schale des Pferdes mit Wasser, als Ma plötzlich unruhig wurde. Seine Ohren drehten sich kurz in alle möglichen Richtungen, es hob den Kopf hoch, blähte schnuppernd die Nüstern, bevor es sich umdrehte und im gestreckten Galopp losrannte. Der Bauer und sein Sohn riefen ihm nach und am anderen Ende des Feldes kam Ma noch einmal kurz zum Stehen. Sie schaute zurück zu Herrn Weng und seinem Sohn, nickte mit dem Kopf und verschwand dann in Richtung der schneebedeckten Gipfel am Horizont. Sein Sohn versuchte hinterherzulaufen, aber der alte Bauer stand nur da und blickte stumm zu den Bergen. Sein geliebtes Pferd, seine alte Freundin Ma, war weggelaufen. Als er nach Hause kam und seiner Frau davon erzählte, nahm sie ihn in ihre Arme und sagte nichts. Sie kannte ihren Mann schon eine sehr lange Zeit und wusste ziemlich genau, was er in einer solchen Situation denken oder fühlen würde. Ein Nachbar konnte sich allerdings nicht zurückhalten und kam Herrn Weng besuchen. »Weng, du armer Bauer, ich habe gehört, dass dein Pferd weggelaufen ist«, sagte der Nachbar. »Das muss ja ganz furchtbar für dich sein. Nun musst du wieder allein pflügen und alles allein zum Markt tragen, was für ein schwerer Schlag.« Der Bauer antwortete zunächst gar nicht. Aber als der Nachbar weiter jammerte, lächelte Herr Weng und entgegnete schließlich nur: »Wir können nie wissen, was ein Segen ist und was nicht.« Auch Frau Weng lächelte, als sie die Antwort ihres Mannes hörte. Aber der Nachbar verstand einfach nicht, wieso der alte Bauer nicht richtig traurig über den Verlust seines Pferdes war. Am nächsten Tag stand Herr Weng früh auf und weckte seinen Sohn. Ohne das Pferd würden sie heute einen langen und schweren Arbeitstag vor sich haben. Doch gerade als sie sich auf den Weg machen wollten, hörten sie Hufschlag aus dem dichten Nebel, der an diesem Morgen über dem Tal lag. Plötzlich lief ihr Pferd wieder auf den Hof, gefolgt von einem wunderschönen zweiten Pferd. Die Stute Ma war wohl dem Geruch eines wilden Hengstes gefolgt und hatte ihn scheinbar im Laufe der Nacht überredet, ihr nach Hause und dort sogar bis in den Stall zu folgen. Herr Weng ging in den Stall, streichelte Ma und flüsterte ihr immer wieder das chinesische Wort für Danke ins Ohr. Shishi, Shishi Ma, danke, dass du zurückgekommen bist. Und danke, dass du gewartet hast, bis mein Sohn alt genug ist, damit ich nicht allein auf dem Feld stehen bleibe, wenn du dein Glück suchen gehst. Du bist wirklich eine treue Freundin, Ma. Shishi. Ma schnaufte leise und drückte ihren Kopf ganz fest an Herrn Wangs Brust. Der glaubte einmal mehr, ganz genau verstanden worden zu sein. Den ganzen Tag ließ er die beiden Pferde zusammen auf einer Weide neben dem Stall und ging mit seinem Sohn allein auf den Feldern arbeiten. Am Abend, als sie gerade die beiden Pferde zurück in den Stall brachten, kam der Nachbar, um noch einmal nachzuschauen, ob Herr Weng denn nun endlich traurig über den Verlust seines Pferdes sei. Als er das zweite Pferd sah und erklärt bekommen hatte, wie es einfach mit Ma auf den Hof gelaufen war, rief er begeistert: »Weng, du glücklicher Bauer, ist das nicht großartig? Nun hast du zwei Pferde und kannst mit deinem Sohn die Felder noch viel schneller bestellen oder doppelt so große Felder bearbeiten und noch viel mehr Waren auf den Markt bringen. Und du kannst zusammen mit deinem Sohn in die Stadt reiten, jeder auf seinem eigenen Pferd.« Aber während der Nachbar sich sichtlich freute, merkte er, dass Herr Weng nur nickte und lächelte. »Freust du dich denn gar nicht?« fragte der Nachbar schließlich leise. Herr Weng antwortete: »Aber ich lächle doch.« Der Nachbar schüttelte ungläubig den Kopf. »Aber zwei Pferde, Weng, das ist doch ein Geschenk des Himmels. Da muss man sich doch mehr freuen als mit einem Lächeln.« Herr Weng lächelte weiter und wiederholte: »Wir können nie wissen, was ein Segen ist und was nicht.« Sein Nachbar sah ihn nur fragend an. »Überleg doch mal«, sagte Herr Weng. »Gestern sollte ich noch traurig sein, weil ich kein Pferd mehr hatte, und heute glücklich, weil ich zwei Pferde habe. Dabei hätte ich heute doch nicht zwei Pferde, wäre das eine gestern nicht weggelaufen, oder?« Der Nachbar gab ihm zwar recht, aber er verstand es noch immer nicht so richtig. »Gut, du warst gestern nicht traurig, aber du konntest doch gestern noch nicht wissen, dass du heute dafür zwei Pferde haben würdest«, gab der Nachbar zu bedenken. »Eben«, antwortete Herr Weng, »ich konnte es doch noch gar nicht wissen.« Der Nachbar verabschiedete sich und ging verwirrt nach Hause. Am darauffolgenden Morgen sollte der neue Hengst an einen Sattel gewöhnt werden. Für ein wildes Pferd ging es eigentlich recht einfach, fanden Herr Weng und sein Sohn. Allerdings kannten sie auch nur ihr gutes altes Pferd Ma. Als Herr Weng schließlich aufsteigen wollte, hielt ihn sein Sohn zurück. »Bitte, Vater«, bat er ihn, »bitte darf ich ihn zuerst reiten? Es soll doch mein Pferd werden.« Und weil sein Sohn ohnehin der bessere Reiter war, zumindest auf Ma, zuckte er mit den Schultern und erlaubte es. Sein Sohn war mächtig stolz und er sah sich schon auf dem tollen Hengst in die Stadt reiten. Doch er war keine zwei Augenblicke auf dem Rücken des Pferdes, als es scheute, sich dann auf die Hinterbeine stellte, schließlich den Rücken buckelte und den Jungen in hohem Bogen abwarf. Der schlug auf dem Boden auf und schrie vor Schmerzen. Ein Arzt musste kommen, und bald war klar, dass er sich beide Beine gebrochen hatte. Es würde noch ein paar Tage wehtun, er würde noch ein paar Wochen ruhig liegen müssen, und es würde ein paar Monate dauern, bis er wieder richtig laufen konnte. Herr Weng wollte seinen Sohn trösten und sagte: »Weißt du, mein Sohn«, aber der unterbrach ihn und sagte mit einem gequälten Lächeln: »Ja doch, ich weiß.« Aber der Nachbar wusste es nicht besser und kam sie besuchen, nachdem er im Dorf von dem Unfall gehört hatte. Als er mit Herrn Weng am Krankenbett des Sohnes saß, konnte er sich nicht zurückhalten und sagte bekümmert: »Was für ein furchtbarer Unfall!« Und weil er schon ahnte, was Herr Weng sagen würde, fügte er noch bekümmerter hinzu: und die schlimmen Folgen, die diese Tragödie unweigerlich haben wird. Du wirst nun lange Zeit keine Hilfe auf dem Feld haben und dich stattdessen um Medizin und Verbände kümmern müssen, was noch mehr Arbeit bedeutet. Das ist jetzt wirklich furchtbar schlimm. Herr Weng lächelte und sein Sohn lächelte, wenn auch etwas schmerzverzerrt. Dann sagten beide im Chor: Wir können nie wissen, was ein Segen ist und was nicht. Der Nachbar war verwirrter als je zuvor, verabschiedete sich und stapfte nach Hause. In der folgenden Woche kam der Nachbar nicht, und das fand Herr Weng auch gut so. Er hatte wirklich alle Hände voll zu tun, aber mit der Hilfe seiner alten Freundin, dem Pferd Ma, schaffte er es nicht nur, sich um die Feldarbeit zu kümmern. Er holte auch Medizin für seinen Sohn aus der Stadt. Herr Weng konnte sogar den neuen Hengst überzeugen, sich reiten zu lassen und bei der Arbeit auf dem Bauernhof mitzuhelfen. Als er nach einer Woche zum ersten Mal nach dem Unfall seines Sohnes wieder auf den Markt ging, herrschte dort ein reges Treiben. Zusätzlich zu den Bauern aus der Umgebung waren auch Soldaten aus der Hauptstadt da. Außerdem eine arabische Karawane mit Hunderten von Kamelen, die über die Seidenstraße Handel zwischen China und dem fernen Westen trieben. Und natürlich war auch sein Nachbar da. Er kam ihm sogar entgegengelaufen, fuchtelte mit den Armen und rief: Weng, du Glücksdrache, hast du schon gehört, wie glücklich du dich schätzen kannst? Herr Weng lächelte und fragte: Weshalb glaubst du denn, dass ich so glücklich sein sollte? Der Nachbar deutete auf die Zelte der Soldaten. Die kommen, um alle jungen Männer für die Armee zu rekrutieren, weil sie in den Norden ziehen und Krieg gegen die Mongolen führen wollen. Und dann fügte er noch leise, aber sichtlich vergnügt hinzu: Aber ich habe nur Töchter und dein Sohn hat beide Beine gebrochen. Also werden sie ihn auch nicht mitnehmen. Haben wir nicht ein Glück? Herr Weng lächelte seinen Nachbarn an, beugte sich vor und flüsterte: Wir können nie wissen, was ein Segen ist und was nicht. Der Nachbar lächelte diesmal auch. Du hast recht, Weng. Dein Pferd ist weggelaufen und ich meinte, du müsstest traurig sein. Dabei stellte sich doch schon am nächsten Tag heraus, dass es gar nicht so schlimm war, sondern sogar gut, weil es ein zweites Pferd auf deinen Hof gebracht hat. Also wollte ich, dass du glücklich bist, wo sich doch schon bald zeigte, dass eben dieses zweite Pferd eine sehr schmerzhafte Erfahrung für deinen Sohn und eine Menge mehr Arbeit für dich bedeutete. Darum dachte ich, du müsstest traurig sein. Heute wissen wir, dass dein Sohn genau deshalb nicht in den Krieg ziehen muss. Es stimmt, Weng. Wir können nie wissen, was ein Segen ist und was nicht. Herr Weng legte seinen Nachbarn den Arm um die Schulter und ging mit ihm zu dem Teil des Marktes, wo sich die Karawane niedergelassen hatte. Sich dessen bewusst zu sein, sagte Herr Weng auf dem Weg, dass wir nie wissen, was ein Segen ist und was nicht, macht nur einen kleinen Unterschied. Aber diesen kleinen Unterschied macht es dann auch überall. Sie gingen zum Anführer der Araber, den sie schon seit vielen Jahren kannten, denn er lagerte immer in ihrem Dorf, wenn seine Karawane in der Nähe war. Bei einem Tee erzählten sie ihm die Geschichte von dem weggelaufenen Pferd, von dem neuen Hengst, den gebrochenen Beinen und von den Soldaten und davon, dass wir nie wissen, was ein Segen ist und was nicht. »Wer hat es dir verraten?«, fragte der Anführer der Karawane. »Wer hat dir gesagt, dass wir nie wissen können, was ein Segen ist und was nicht?« Herr Weng zeigte auf die Berge am Horizont. »Als junger Mann war mein Vater mit mir in den Bergen. Dort haben wir die Leute in der Stadt am Wasserfall besucht. Die haben es uns gesagt und es hat mir seither immer geholfen.« Herr Weng lächelte plötzlich nicht mehr. »Wenn ich jünger wäre und mein Sohn nicht krank im Bett liegen würde,« sagte er leise, »dann würde ich sie wieder besuchen und mich für ihren guten Rat bedanken.« Der Araber kannte die Stadt am Wasserfall gut und besuchte sie regelmäßig, wenn seine Karawane schwer bepackt mit Seide aus China wieder zurück in den Westen zog. Er bot an, den Leuten in den Bergen Herrn Wengs Geschichte zu erzählen und ihnen seinen Dank zu übermitteln. Dann verabschiedeten sich alle, der Nachbar eilte nach Hause zu seinen Töchtern, Herr Weng brachte sich mit seiner Freundin, dem Pferd Ma, auf den Weg in die Stadt, um frische Medizin für seinen Sohn zu holen. Auch die Karawane brach am nächsten Morgen nach Westen auf. Der Anführer der Karawane ging, wie versprochen, in die Stadt am Wasserfall und erzählte den Menschen dort von Herrn Weng und seinem weggelaufenen Pferd. Er überbrachte Herrn Wengs tief empfundenen Dank, bevor er weiter in den Westen zog, um die Seide dort zu verkaufen. Den ganzen Weg dachte er über die Geschichte nach und dachte an Beispiele aus seinem eigenen Leben, wo er sich zu früh gefreut hatte oder zu früh traurig gewesen war. Er kam zu dem Schluss, dass die Leute in der Stadt am Wasserfall recht hatten und dass Herr Wengs Geschichte mit dem Pferd ein sehr gutes Beispiel dafür sei.